weiß noch, wie es damals war. Die Bilder sind noch immer da. Jung und frei und wild, so waren wir. Nur du und ich, nicht zielt uns auf. Vogelfrei und stolz darauf. Viel zu früh gingst du dann fort von hier. Doch unsere Lieder werden bleiben. Sie ziehen weiter mit dem Wind. Unsere Lieder werden bleiben, wenn wir einmal nicht mehr sind. Auch in noch so dunklen Zeiten werden sie niemals verklingen. Unsere Lieder werden bleiben. Sie ziehen weiter mit dem Wind. Du hast gekämpft, du warst so stark. Doch viel zu viel blieb dir versagt. Ich war bei dir und werd es immer sein. Dein Schicksal ist ein Teil von mir. Und eines Tages folg ich dir. Wir beide sind für alle Zeit vereint.